Ein deutsches Märchen. Das weise kleine Mädchen. Es war einmal an einem Ort, an dem Pferde als Zeichen des Wohlstands galten. Da lebten zwei Brüder, jeder in seinem eigenen Haus und mit seinem eigenen Wohlstand. Dmitri war der reiche Bruder und Jireko der arme. Komm schon, Jireko, oder wir werden nie vor Sonnenuntergang ankommen. Die beiden Brüder wollten zu einer Handelsmesse reiten, die in der Stadt abgehalten wurde. Gerade als sie losreiten wollten, kam Jirekos Tochter angelaufen. Bitte, Vater, ich möchte mitkommen. Es ist ein langer Weg, mein Liebling. Du wirst müde werden. Ich wollte schon immer die Stadt sehen. Bitte, Vater. Um Himmels Willen, nimm das Kind mit, damit wir endlich loskommen. Ich werde brav sein, Vater, das verspreche ich. Gut, in Ordnung. Steig auf. Sie ritten den ganzen Tag und bei Einbruch der Dunkelheit waren sie ziemlich nah an der Stadt. Lass uns einen Platz für die Nacht finden. Und am Morgen wollen wir in die Stadt reiten. Da drüben scheint eine Hütte zu sein. Tatsächlich. Lass uns gehen. Das ist keine Hütte, sondern ein Stall. Ein guter Platz, um sich für die Nacht auszuruhen. Schaut, für die Pferde gibt es reichlich Wasser und auch Futter. Was für ein toller Ort, um die Nacht zu verbringen. In Ordnung. Lass uns nun zu Abend essen und schlafen gehen. So machten die drei den Stall für die Nacht zu ihrem Zuhause. Am nächsten Morgen wachten sie früh auf und machten sich bereit, ihre Reise fortzusetzen. Komm schon, Nora. Wir müssen aufbrechen. Ich komme, Vater. Was war das? Schaut! Hat unsere Stute letzte Nacht ein Fohlen zur Welt gebracht? Wenn deine Stute es geboren hätte, wäre das Fohlen zu ihr gelaufen. Aber es ist zu meinem Hengst gekommen. Aber Onkel, wie kann der Hengst gebären? Das ist wahr, Bruder. Und es sieht sogar aus wie unsere Stute. Richtig. Gib ihm etwas zu essen und Wasser und dann bring mein Fohlen zu mir. Aber Bruder, Pferde gibt es nicht in 100 Farben, Jireko. Vielleicht hat er sich das Fohlen im Wald verlaufen und ist nun zu meinem Hengst gegangen. Wie auch immer, wenn deine Stute seine Mutter gewesen wäre, wäre es direkt zu ihr gegangen. Da es aber zu meinem Hengst gegangen ist, gehört es mir. Siehst du? Siehst du? Und so stritten sich die beiden Brüder lange darüber, wer das Fohlen behalten sollte. Endlich hatte Nora eine Idee. Vater, Onkel, warum gehen wir nicht in die Stadt? Regiert dort nicht der weise König? Lass uns zu ihm gehen und ihn bitten zu entscheiden. Sie hat recht, Bruder. Ja, deine Tochter ist schlauer als du. Lass uns gehen. Sie erreichten die Tore der Stadt. Während die Brüder mit dem Torwächtern sprach, las Nora einen Steckbrief mit einem Bild eines Diebes, der an einem Baum in der Nähe hing. Der Steckbrief lautete: Dieb! Wer dem König über seinen Aufenthalt berichtet, erhält eine Belohnung von 100 Dukaten. Die Brüder berichteten dem König die ganze Geschichte. Nun, was denkst du darüber? Das ist wirklich schwierig, Hoheit. Wäre die Stute die Mutter des Fohlens gewesen, hätte das Fohlen ihre Milch getrunken. Aber das Fohlen gehört auch nicht wirklich dem Reichen, Bruder. Er streitet sich nur aus Gier. Er hat genügend eigene Pferde und es wäre ihm ein leichtes, seinem armen Bruder das Fohlen zu geben. Nun, lasst uns sehen, ob die Brüder nur aus Glück oder wegen ihrer Schlauheit oder weil ihnen diese fehlt, reich oder arm sind. Was beabsichtigt ihr zu tun, Hoheit? Wenn die Vernunft versagt, hilft uns Weisheit. Lasst uns sehen, wer von ihnen weise ist. Nun, da das Fohlen keinem von euch wirklich gehört, werde ich euch eine Frage stellen. Wer eine Antwort findet, die mir gefällt, soll das Fohlen bekommen. Und so stellte der König den Brüdern eine Frage. Was ist das Schnellste auf der Welt? Was ist das Weichste auf der Welt? Und was ist das Kostbarste auf der Welt? Alle waren bestürzt über die seltsame Frage des Königs. Jeder wartete gespannt auf die Antworten, die die Brüder geben würden. Demeter dachte, wenn er dem König in seiner Antwort schmeichelte, würde das dem König gefallen, und so antwortete er. Nun, das ist leicht, Eure Hoheit. Was kann schneller sein als euer Pferd, Hoheit? Was kann weicher sein als euer Bett, mein Gebieter? Und was kann wertvoller sein als euer Prinz? Was ist deine Antwort, Jericho? Jericho war ein einfacher, ehrlicher Mann. Er wusste nicht, wie man Menschen mit gestellten und wichtigen Worten imponierte, also wusste er nicht, was er sagen sollte. Eure Hoheit, der andere Bruder hat gar keine Antwort. Aber keine Antwort zu haben, ist besser als eine unaufrichtige, unehrliche. Warten wir noch einen Moment. Nora dachte nach. Sie wollte eine ehrliche Antwort geben und dann plötzlich hatte sie eine Idee. Verzeihen Sie, Hoheit. Darf ich anstelle meines Vaters antworten? Gewiss. Warum nicht? Ich muss ehrlich sagen, Hoheit, dass ich nicht genau weiß, was die richtigen Antworten sind. Aber wenn ich danach gehe, was ich in der Welt gesehen habe, ist das Schnellste auf der Welt der Wind. Der ist so schnell, dass aus ihm ein Sturm werden kann, der alles in seinem Weg zerstört. Und das Weichste in der Welt muss der Kuss eines Kindes sein, so wie das Fohlen mich leckt. Und das Kostbarste in der Welt muss Ehrlichkeit sein, sonst hätten sie keine Belohnung von 100 Dukaten für Informationen über einen Dieb ausgesetzt. Bravo, bravo, Jericho. Deine Tochter ist in der Tat weise, ehrlich und aufrichtig. Ich bin zufrieden mit ihren Antworten. Ich gebe dir nicht nur dieses Fohlen, sondern 100 Pferde und 10.000 Dukaten als Belohnung. Und du, Dimite, du hättest großzügig sein können, aber du warst gemein. Gemeinheit bringt dich nicht weit, denn dauerhafter Gewinn beruht auf Aufrichtigkeit. Lass dir das eine Lehre sein. Ich verstehe, Eure Hoheit. Vielen Dank, Hoheit. Ihr seid sehr freundlich. Und so ist es wirklich. Wir können zu einem anderen gemein sein, aber das bringt uns nicht weit. Die Menschen werden die Tricks durchschauen, aber wenn wir ein wirklich glückliches, erfülltes Leben führen wollen, müssen wir ehrlich und aufrichtig und weise sein.